Erster Salomo sagte, Gott Jahwe will im Dunkel wohnen. Zweiter, ich habe ein Haus für dich gebaut. Es ist ein Ort für dich für immer. Dritter, der König drehte sich um. Er grüßte alle Menschen in Israel. Alle Menschen standen. Vierter, er sagte, gelobt sei Jahwe, der Gott Israels. Er sprach zu meinem Vater David. Er hat sein Wort gehalten. Fünfter, Gott sagte, ich führte mein Volk aus Ägypten. Ich wählte keine Stadt für einen Tempel. Ich wählte keinen Führer für Israel. Sechster, aber ich wählte Jerusalem. Mein Name soll dort sein. Ich wählte David als Herrscher über Israel. Siebter, mein Vater David wollte einen Tempel bauen. Er wollte ihn für Jahwe, den Gott Israels, bauen. Achter, aber Jahwe sagte zu David, du wolltest einen Tempel bauen. Das war gut. Neunter, aber du sollst den Tempel nicht bauen. Dein Sohn wird ihn bauen. Er wird den Tempel für meinen Namen bauen. Zehnter, Jahwe hat sein Versprechen gehalten. Ich bin König geworden, wie Jahwe sagte. Ich baute den Tempel für Jahwe, den Gott Israels. Elfter, ich stellte die Lade dort auf. In der Lade ist Gottes Gesetz. Gott gab es den Israeliten. Zwölfter, dann stand Salomo vor dem Altar Jahwes. Alle Menschen in Israel sahen ihn. Er streckte seine Hände aus. Dreizehnter, Salomo hatte eine Plattform aus Kupfer. Sie war 5 Ellen lang und breit. Sie war 3 Ellen hoch. Er stellte sie in den Hof. Er kniete darauf vor allen Menschen. Er streckte seine Hände zum Himmel aus. Vierzehnter, er sagte, Jahwe, Gott Israels, es gibt keinen Gott wie dich. Du hältst deine Versprechen. Du bist gut zu denen, die dir dienen. Fünfzehnter, du hast deinem Diener David dein Wort gehalten. Du hast es gesagt und getan. Wir sehen es jetzt. Sechzehnter, Jahwe, Gott Israels, halte dein Versprechen an David. Du sagtest, immer wird ein Sohn von dir König sein. Aber deine Söhne müssen meinen Gesetzen folgen. 17. Gott Israels, lass dein Versprechen wahr werden. Du gabst es deinem Diener David. 18. Kann Gott wirklich bei den Menschen wohnen? Der Himmel ist zu klein für dich. Dieser Tempel ist auch zu klein. 19. Aber höre auf mein Gebet, Jahwe, mein Gott. Höre, wenn ich zu dir bete. 20. Deine Augen sollen auf diesen Tempel schauen. Du sagtest, dein Name ist hier. Höre das Gebet, das ich hier bete. 21. Höre auf die Gebete deines Volkes Israel. Sie beten an diesem Ort. Höre vom Himmel, wo du wohnst. Wenn du hörst, vergib ihnen. 22. Wenn jemand seinem Nächsten Unrecht tut. Und er muss einen Eid schwören. Er schwört vor deinem Altar in diesem Haus. 23. Dann höre vom Himmel. Handle und gib deinen Dienern Recht. Bestrafe den Schuldigen. Sprich den Unschuldigen frei. 24. Wenn dein Volk Israel im Kampf verliert. Sie fliehen vor dem Feind. Sie haben gegen dich gesündigt. Sie kehren um und beten hier. 25. Dann höre vom Himmel. Vergib die Sünde deines Volkes. Bringe sie zurück in ihr Land. 26. Wenn es nicht regnet. Sie haben gegen dich gesündigt. Sie beten hier und bekennen deinen Namen. Sie kehren um von ihrer Sünde. 27. Dann höre im Himmel. Vergib die Sünde deines Volkes. Zeige ihnen den guten Weg. Sende Regen auf ihr Land. 28. Wenn es Hunger im Land gibt. Oder Krankheit oder Feuer. Oder Heuschrecken kommen. Oder Feinde greifen an. 29. Wenn ein Mensch oder dein Volk betet. Wenn sie Schmerz fühlen. Und sie strecken ihre Hände zu diesem Haus aus. 30. Dann höre vom Himmel, wo du wohnst. Vergib und gib jedem, was er verdient. Du kennst die Herzen der Menschen. 31. Dann werden sie dich ehren. Sie werden immer deinen Wegen folgen. Sie werden in dem Land leben, das du gabst. 32. Auch ein Fremder, der nicht aus Israel ist. Wenn er aus einem fernen Land kommt. Er kommt wegen deines großen Namens. Er betet vor diesem Tempel. 33. Dann höre vom Himmel, wo du wohnst. Tue, was der Fremde bittet. Alle Völker sollen deinen Namen kennen. Sie sollen dich ehren wie Israel. Sie sollen wissen, dass dieser Tempel dein Name trägt. 34. Wenn dein Volk in den Krieg zieht. Sie gehen den Weg, den du zeigst. Sie beten zu dir, zu dieser Stadt. Sie beten zum Tempel, den ich baute. 35. Dann höre ihr Gebet vom Himmel. Gib ihnen Recht. 36. Wenn sie gegen dich sündigen. Jeder Mensch sündigt. Du wirst zornig und gibst sie dem Feind. Der Feind nimmt sie gefangen. 37. Im Land der Gefangenschaft denken sie nach. Sie sagen, wir haben gesündigt. Wir haben Böses getan. 38. Sie kehren zu dir um mit ganzem Herzen. Sie beten im Land der Feinde. Sie beten zu ihrem Land und zu dieser Stadt. Sie beten zu dem Haus, das ich baute. 39. Dann höre ihr Gebet vom Himmel, wo du wohnst. Gib ihnen Recht. Vergib deinem Volk ihre Sünden. 40. Mein Gott, deine Augen sollen offen sein. Deine Ohren sollen auf das Gebet hier hören. 41. Steh auf, Gott Jahwe, geh zu deinem Ruheort. Du und deine starke Lade. Deine Priester sollen gerettet sein. Deine treuen Diener sollen sich freuen. 42. Gott Jahwe, weise deinen König nicht ab. Denk an deine Güte zu deinem Diener David.